Richte dich in deiner Sitzposition ein. Die Augen können geschlossen oder offen sein. Das Gesicht möglichst entspannt, so gut wie es jetzt gerade geht. Dann einmal spüren, was ist los im Körper. Welche Empfindungen und Gefühle tauchen auf? Welche Gedanken sind da und wandern durch den Geist? Wahrnehmen, möglichst ohne es anders haben zu wollen. Dann mal die Aufmerksamkeit auf den Atem lenken, möglichst ohne den Atem zu beeinflussen, und die Empfindungen wahrnehmen, die der Atem im Körper verursacht. Vielleicht das Ein- und Ausatmen an der Nase, vielleicht auch das Heben und Senken des Brustkorbes oder der Bauchdecke. Jede Ein- und jede Ausatmung von Anfang bis Ende begleiten und die Empfindungen wahrnehmen. Jetzt bei der Einatmung weiter die Atemempfindung wahrnehmen und mit der Ausatmung den ganzen Körper in die Aufmerksamkeit nehmen und entspannen. Mit der Einatmung die Atemempfindung und mit der Ausatmung durch den ganzen Körper entspannen. Mit der Aufmerksamkeit wieder in den Raum zurückkehren und langsam die Augen öffnen.